Unsere Geschichte beginnt im 16. Jahrhundert. Es ist erst wenige Jahre her, dass Kolumbus im Dienste der spanischen Krone Amerika entdeckt hat und die Portugiesen den Seeweg nach Indien. Die Welt des Mittelalters platzt aus allen Nähten. Die beiden großen katholischen Seefahrernationen, Spanien und Portugal, wetteifern miteinander, neue Küsten zu entdecken. Und der Papst teilt, um Streit zu vermeiden, die neuen unbekannten Länder zwischen ihnen auf. Ein Meridian in Höhe der Azoren ist die Grenze. Alles Land westlich davon für Spanien, alle Gebiete östlich für Portugal. Vasco da Gama erschließt Indien für Portugal, Cortes erobert Mexiko für Spanien. Magellan, ein Portugiese in spanischen Diensten, umsegelt zum ersten Mal die Erde. Die Neuzeit hat begonnen. Noch spielt England nicht mit im großen Konzert der Welteroberer. England, das wenig später stolz das Lied anstimmen wird, Britannia rules the waves, Britannien beherrscht die Wogen. Doch der Reichtum, der aus den neuen Ländern nach Spanien und Portugal strömt, lässt die unternehmenden Kaufleute in London und Bristol, in Liverpool und Plymouth nicht ruhig schlafen. England hat noch keine nennenswerte Flotte. Aber immer mehr tollkühne Kapitäne fahren mit ihren Kaperschiffen hinaus in die Meere, um Handel zu treiben oder sich zu nehmen, was sie nicht gutwillig bekommen können. So wird die englische Seemacht gegründet von ein paar entschlossenen Männern, die nur der Kaperbrief von echten Piraten unterscheidet. Von dem bedeutendsten unter ihnen erzählt unsere Geschichte. Darf ich euch noch ein Glas von diesem Portwein anbieten, Sir Martin? Gern, Sir. Er ist zu vorzüglich, als dass ich Nein sagen könnte. Danke. Wo habt ihr ihn her, Captain Hawkins? Ja, ich habe ihn billig erworben, Sir Martin. Ich nahm ihn aus der Kajüte eines spanischen Kapitäns, der mich seine Karavelle direkt unter den Kanonen von Trinidad wegnahm. Ja, die Dons haben recht dumme Gesichter geschnitten, als wir das Schiff im Morgengrauen kaperten. Der Kapitän kroch im Spitzennachthemd aus seiner Koje und starrte mich an, als ob ich der Satan persönlich wäre. Naja, so ein hochadeliger Dummkopf, wisst ihr, ein Marquess des Tordesillas oder Tortillas oder so. Kapitän. Ich bin doch ein taktloser Tölpel, Sir Martin Frobisher. Schließlich sind die Frobishers auch aus altem Adel. Na, schon gut, Herr Schatzmeister. Ich nehme nicht an, dass ihr alle Leute von Adel als Schafsköpfe anseht. Und ich meine, dass mancher gute Kapitän, auch wenn er blaues Blut in den Adern hat, ein tapferer Mann sein kann. Keiner Zweifel daran, Frobisher, keiner. Na Mann, ihr seid doch das beste Beispiel dafür. Der Teufel soll mich holen, wenn ihr nicht bei der Suche nach der Nordwestpassage ein Heldenstück nach dem anderen vollbracht nun hat. Nun, lasst die Kirche im Dorfe, Hawkins. Gefunden habe ich sie trotzdem nicht, die verdammte Passage. Damn it. Nun, ihr habt mehr für England getan als wir alle, Hawkins. Seit ihr von Königin Elisabeth, Gott segne sie, zum Schatzmeister der britischen Flotte ernannt worden seid, haben wir moderne, schnelle Schiffe. Und wenn wir jemals Aussicht haben sollten, den Dons und den verdammten Portugiesen die Herrschaft über die Weltmeere streitig zu machen, so habt ihr die Voraussetzungen dafür geschaffen. Euer Wohl, Hawkins. Danke, danke, schönen Dank. Das ist sehr freundlich von euch, das zu sagen. Mann, was habt ihr den Dagos in Westindien das Leben sauer gemacht und den Portugiesen ihre Sklaventransporte weggeschnappt und die schwarzen Affen den Spaniern zu Höchstpreisen wieder angedreht. Ja, das waren Zeiten. Naja, dafür macht jetzt euer Verwandter oder Neffe dafür das Rennen, was? Was macht da eigentlich der große Captain Drake? Das Wundertier der englischen Seefahrt. Hört, Frau Bischof, ich weiß, ihr könnt ihn nicht leiden. Ihr habt eine Abneigung gegen ihn, weil er aus einer kleinen Bauernfamilie stammt und es durch Mut und Kühnheit so etwas gebracht hat. Denkt an seinen Überfall auf Panama. Gewiss, ereifert euch nicht. Hört ihr das? Was zum Teufel ist das für ein Lärm? Soll der König Philipp von Spanien mit einem Geschwader vor Plymouth aufgetaucht sein? Na, lasst mich auch mal hinaussehen, Hawkins. Mein Schiff legt am Pier, bis an die Toppen geflackt. Was hat der Kerl denn für Segel? Hol mich der Satan, das im Segel aus blauem Damast. Sollte uns der Großsultan persönlich einen Besuch abstatten? Was, der Großsultan, Frau Bischer? Hat so ein alter Seemann wie ihr keine Augen im Kopf? Kennt ihr das Schiff nicht? Francis ist es! Francis Drake! Das ist seine Golden Hind, sein Flaggschiff! Dammit, ja, wahrhaftig, er ist es, kein Zweifel. Guter Gott, er ist aufgeputzt wie ein Pfau. So mit Brokat und Goldketten behängt ist noch kein englischer Kapitän über eine Gangway an Land stolziert. So war ich Sir Martin Frobisher. Francis! Francis! Da seht ihr, Frobisher, er hat uns entdeckt und winkt. Seht ihr? Herauf mit dir, Francis, mein Junge! Herauf mit dir! Na, du wink doch auch mal, Frobisher, Teufel noch mal! Gut, gut, winken wir. Hallo, Old Cap. Er winkt mit einem lila Seidentuch, der Seeheld. Sieh sich das einer an. Vielleicht ist er inzwischen Admiral der Königin von Saba geworden. Hey, John Hawkins, alter Pirat. Sehen meine von Salz der sieben Weltmeere entzündeten Augen richtig? Ist das nicht seine Exzellenz, der sehr ehrenwerte Schatzmeister ihrer britischen Majestät, der alte Bandit John Hawkins? In meine Arme, mein Junge, in meine Arme. Na, haben dich die verdammten Haie nicht haben wollen, Francis Drake, dass du da wieder vor mir stehst? Warst du ihnen ein zu zäher Brocken, was? Na komm, lass dich doch mal anschauen, Captain Drake. Na, als verlorener Sohn scheinst du ja nicht gerade wiederzukommen, so wie du aussiehst. Hm? Na, sag mal, wo kommst du her? Wo hast du dich rumgetrieben, 3 Jahre lang? Hm? Ah, eine Mütze voll Fragen auf einmal, John. Jetzt komme ich gerade ein wenig vom Kap der guten Hoffnung herauf, immer mitten durch die Schiffe des guten König Philipp, die da unten um Cadiz herum das Meer bevölkern wie die Sardinenschwärme. Aber die Höflichkeit zuerst. Guten Tag, mein hochgeschätzter Freund Sir Martin Frobisher. Wie geht es euch? Nicht so gut wie euch. Ihr seht recht gut beieinander aus, Sir, wie ein geschmückter Pfingstochse, wenn mir der Vergleich erlaubt ist. Habe keinen besseren von euch erwartet, Frobisher. Ihr habt mich ja immer in euer Abendgebet eingeschlossen, ne? Könnt ihr nicht einmal jetzt den Austausch von Sottisen lassen, Gentlemen? Na, erzähle, Francis. Du bist nach Westen abgesegelt und kommst von Osten zurück, scheint mir. Die Erde scheint also doch rund zu sein, was auch die Katholiken dazu sagen mögen, sonst wäre ich auf der anderen Seite heruntergefallen. Nun ja, Gentlemen. Wir fuhren nach Westen, das heißt erst ein wenig nach Süden, zwackten den Dons an den Küsten von Nordafrika eine hübsche Menge runde Pesos ab. Ja, und dann stracks nach Südwesten bis zu dem Fluss, den die Spanier den Rio de la Plata nennen, und dann durch die Südwestpassage. Ihr habt den gleichen Weg wie Magellan genommen? Richtig. Man kann nicht überall der Erste sein. Übrigens, habt ihr endlich eure berühmte Nordwestpassage gefunden? Naja, ich sehe schon, man fragt besser nicht. Aber, Gentlemen, ich warne Neugierige. Da unten wehen recht frische Lüftchen, das kann ich euch sagen. Nun, und dann sind wir ein wenig die Küste von Südamerika hinaufgeschippert und haben mitgenommen, was da so am Wege lag. Gentlemen, die Augen von den Dagos hättet ihr sehen müssen. Die Spanier haben nie damit gerechnet, dass jemals englische Schiffe da auf der anderen Seite der Welt aufkreuzen würden. Sie fielen aus allen Wolken. Du hast gute Beute gemacht, Francis, was? Oh, ich würde sagen, es geht an, John. Weißt du, wir machten Santiago de Chile, Lima, Panama und so einigen anderen recht blühenden Städten, an deren Namen ich mich nicht mehr entsinne, recht lohnende Besuche. Dann fuhren wir an die Westküste von Nordamerika und gründeten bei den Indios dort rasch eine Kolonie, New Albion. Hört sich gut an, nicht? Obwohl ich nicht weiß, was Ihre Majestät, Gott segne sie, damit anfangen soll. Es ist ein bisschen abgelegen. Ihr seid also nicht den gleichen Weg zurückgesegelt? Mein Gott, nein, das wäre fantasielos gewesen. Wir fuhren quer über den Pazifik. Ihr wisst, Molukken, Philippinen, Celebes, Java, haben guten Gewürzhandel eingeleitet, dann quer hinüber zum Kap der guten Hoffnung. Nun, und da sind wir wieder, Gentlemen. Ja, verdammt knappe Worte für eine Geschichte, die ein einziges Abenteuer ist, mein Junge. Aber nun sag endlich, ich platze vor Neugierde. Bring die Sache was ein. Nun, ich denke, die Leute, die sich an meiner Expedition finanziell beteiligt haben, werden nicht allzu sehr zu klagen haben. Also auch du nicht, John. Du hast ja einiges drin an Kapital. Na, hast du schon ausgerechnet? Was bringt die Sache? Ich meine, wie viel Prozent? Ratet einmal, Gentlemen. Nun, sagen wir mal 500%? Glaubt ihr, deswegen riskiere ich das Leben so vieler braver englischer Teerjacken, Gentlemen? Zum Teufel, ich mag nicht raten. 700%? Will euch nicht auf die Folter spannen. 4.700%. Sir, ihr macht euch über uns lustig. Mit Geld scherze ich nicht, Sir. Wenn ihr 100 Pfund in die Sache gesteckt hättet, ihr habt natürlich keinen Penny investiert, so erhieltet ihr jetzt schöne runde 4.700 Pfund Sterling ausbezahlt. Unglaublich. Aber wahr. So, nun, John, könntest du mir endlich ein Glas von diesem Portwein einschenken, der da in dieser hübschen Karaffe auf dem Tisch steht. Ich hab's verdient, glaube ich. Ein Glas, 100, mein Gold, Junge. Eins genügt, aber schenk anständig ein. Du hörst die Leute brüllen, Francis. Na, vorwärts, komm, zeig dich dem Volk. Na, dann wollen wir den guten Leuten mal den Anblick eines echten englischen Seehelden bieten, was? Na, ist das ein Theater. Pass auf, John, wie die springen werden. Zum Teufel, er wirft wahrhaftig mit Goldstücken in die Menge. Widerwärtig, diese Protzerei. Ich gehe, Hawkins, ich kann das nicht mit ansehen, ohne dass mir schlecht wird. Schon wieder Todesurteile, Milord Burley. Ihr glaubt nicht, wie es mich anekelt, Todesurteile zu unterzeichnen, alter Freund. Wird man nicht einst sagen, die Zeit der Regierung der Königin Elisabeth I. war eine Zeit, deren Geschichte mit Blut geschrieben wurde? Das ist möglich, Majestät. Man wird vieles sagen. Monarchen stehen auf den einsamen Höhen des Daseins, wo die Winde kälter wehen und womit anderem Maß gemessen wird. Monarchen müssen vieles tun, was die Vernunft ihnen rät, nicht ihr Herz. Diese Männer, die die Unterschrift Eurer Majestät aufs Schafott schickt, sind Hochverräter. Narren sind sie, eitle, törichte Narren. Sagt mir, Burley, was hat diese Frau, dass immer wieder Männer von Adel und Verstand Folter, Kerker und Tod in Kauf nehmen für sie? Die Königin Maria von Schottland ist sehr schön, Euer Majestät. Die frühere Königin von Schottland, Milord. Maria Stuart ist keine Königin mehr. Sie ist nur noch eine öffentliche Gefahr. Sie überlebt ihre Ehemänner, als ob sie 7 Leben hätte wie eine Katze. Sie sterben, die armen Narren, und sie ruiniert ihr Land und ihre Krone. Und flieht, als alles verspielt ist, ausgerechnet nach England und lädt mir die Verantwortung für ihr unwürdiges Leben auf. Und jetzt vergeht kein Monat, ohne dass irgendein schurkisches Komplott zu ihren Gunsten angezettelt wird. Das ist unerträglich. Unerträglich. Selbst hinter Kerkermauern gibt sie keine Ruhe. Der Honig zieht die Bienen an, Majestät. Eine Königin, der Mythos der Krone, ihre Schönheit, all das zusammen verwirrt die Köpfe ehrgeiziger Männer. Warum unternimmt Euer Majestät nichts dagegen? Ihr meint, warum ich ihr nicht ihren hübschen, gefährlichen Kopf endlich abschlagen lasse. Sie ist aus königlichem Blut, Burley. Und eine Königin soll kein königliches Blut vergießen, solange ein anderer Ausweg bleibt. Habt ihr nicht gerade vom Mythos der Krone gesprochen? Mit dem königlichen Blut ist es das Gleiche. Außerdem würde uns die Hinrichtung der Stuart unweigerlich den Krieg mit Spanien einbringen. König Philipp ist immerhin ihr Schwager. Und wenn sie tot ist, ist er der nächste katholische Anwärter auf Englands Krone. Zum Glück hat sich der Narr immer noch Hoffnungen auf meine Hand gemacht. Sonst wären wir längst mit Spanien im Krieg. Nein, nein, nein, Burley. Ich will Maria nicht hinrichten lassen. Obwohl sie es mir schwer macht, bei diesem Entschluss zu bleiben. Sir Francis Walsingham bringt mir fast täglich neue Beweise ihrer Intrigen, aber... Ja, Walsingham ist versessen darauf, Maria Stuart auf dem Schafott zu sehen, ich weiß. Aber, sieh da, wenn man vom Teufel spricht... Sehr schmeichelhaft, Milord Burley. Ich nehme an, ihr meintet mich. Meine Güte, wen sollte ich wohl sonst meinen, lieber Walsingham? Gut, gut, meine Herren Minister, ich weiß, wie sehr Sie sich gegenseitig schätzen. Was gibt's, Walsingham? Schon wieder eine Verschwörung um meine schöne Cousine? Himmel, wisst ihr, dass er mich langsam damit zu langweilen beginnt? Nichts von der verdammten Schottin. Im Majestät verzeihen. Nein, Majestät, endlich einmal etwas Erfreuliches. Drake ist zurück. Wahrhaftig, Captain Drake. Ich hatte ihn schon aufgegeben. Seit wann, Walsingham? Nun, Majestät, er ist um die ganze Welt gesegelt. Und wenn er auch nur mit einem Schiff zurückgekehrt ist, so ist dieses Schiff doch bis zum Sinken bepackt. Mit Gold, Silber, Juwelen und Gewürzen. Dieser Abenteurer Milord Burley hat die ganze Westküste Südamerikas geplündert und die Flagge Englands bis an die fernsten Küsten getragen. Durch den ganzen Pazifik, zu den Gewürzinseln... Ausgezeichnet, Walsingham. Ich schätze eure nationale Begeisterung, aber werdet konkret, um Gottes Willen. Was bringt die Sache für die Geldgeber? Ihr wisst, dass ich mit einem Fünftel an dem Kapital beteiligt bin. Nun, kurz und gut, Majestät. Die Sache bringt 4.700%. 4.700%? Ihr seid nicht bei Sinnen, Walsingham. 4.700%, der reine Wahnsinn, Walsingham, der reine Wahnsinn. Das ist ein Vermögen für mich. Zum Teufel, Walsingham, helft mir rechnen. Wie viel habe ich daran verdient? Meine mathematischen Fähigkeiten reichen nicht aus, um das im Kopf zu rechnen. Wir müssen es schriftlich machen, Majestät. Eine großartige Tat, nicht zu leugnen. Aber habt ihr bedacht, Majestät, dass dieser Beutezug die Spanier bis aufs Blut reizen muss? Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Zum Kuckuck mit euren Bedenken, Lord Burley. Ein solches Vermögen macht es mir zum Vergnügen, mit dem spanischen Gesandten Katz und Maus zu spielen. Walsingham, weisen Sie Captain Drake an, mit seiner Golden Hind nach Detdorf zu segeln. Ich werde ihm die Ehre erweisen, eine Einladung zu einem Festmahl auf seinem Flaggschiff anzunehmen. Und wir, Elisabeth von England, werden in Gnaden geruhen, ihn bei diesem Anlass zum Ritter zu schlagen, Bauernsohn hin oder her. Aber deutet ihm an, dass er seine Seemannstochter von Eheweib besser zu Hause lässt, wenn sie einem solchen Anlass nicht gewachsen ist. Ich habe keine Lust mit anzusehen, wie sie die goldenen Teller umwirft oder sich mit Rum betrinkt. Und so geschieht es. Es gibt fortan einen Sir Francis Drake. Er ist der gefeiertste Seeheld Englands. Er kauft sich einen glänzenden Landsitz, Buckland Abbey, und führt das feudale Leben eines reichen Landedelmannes. Er lässt sich zum Bürgermeister von Plymouth wählen und ist dank seiner Begabung und seinen Kenntnissen der Seefahrt der ideale Bürgermeister einer großen Hafenstadt. 3 Jahre später stirbt seine Frau, die einfache Seemannstochter Mary Newman. Drake, noch freier und noch weniger in seinem Ehrgeiz behindert, kandidiert für das Parlament und wird Abgeordneter von North Cornwall. 1 Jahr später heiratet er die schöne und reiche Lady Elizabeth Sydenham, die Tochter von Sir George Sydenham. Er hat es geschafft, wie man so sagt. Als Seeheld, als adeliger Grundbesitzer, als Politiker, als Gatte einer Frau von bestem englischen Adel. Francis. Francis. Ja, sagtest du etwas, Bessie, meine Liebe? Ich bitte dich wirklich jetzt zum letzten Male, nenne mich nicht Bessie. Ich bin keine irische Kuhmagd. Oh, richtig. Verzeih mir, Elisabeth. Nein, das bist du wirklich nicht. Ich bin ein ungehobelter Seebär. Das bist du. Gott sei es geklagt, Francis. Deine Ehe mit dieser. Du weißt genau, dass sie Mary hieß, zum Teufel. Mary Newman. Denk dir mal, was für ein ordinärer Name, Lady Elizabeth. Nun, du wirst nicht behaupten wollen, dass er besonders aristokratisch klingt. Nein, und denk dir, sie war auch nicht gerade aristokratisch, meine gute alte Mary. Aber sie war ein Teufelskerl von einem Weib. Gott ist mein Zeuge. Ich war 14 Jahre mit ihr verheiratet und ich will verdammt sein, wenn ich mich auch nur einen Tag mit ihr gelangweilt habe. Bitte fluche nicht, Francis, das ist ekelhaft. Und mit mir langweilst du dich, Francis Drake, wie? Oh nein, wo denkst du hin, mein Engel? Du bist viel zu schön und zu elegant und zu attraktiv. Und es ist dauernd etwas los. Tee mit den ehrbaren Nachbarn, paar Forcejagden mit 50 hochedlen Hohlköpfen hinter der Meute, Empfänge auf Schloss Dingstar oder Bälle auf Sowieso Castle. Wie um Himmels Willen sollte ich Zeit finden, mich mal ein bisschen zu langweilen. Du kannst dir deinen Spott sparen. Und tu bloß nicht so, als ob du nicht gern hingingst, um dich feiern zu lassen, als der große Seeheld Englands. Und die brokatenen Röcke und die seidenen Strümpfe und die goldenen Spangen und Ketten und die gefältelten Spitzenkragen. Du trittst wie ein Pfau auf, lieber Francis. Ein bisschen protzig, wenn du mich fragst. Ich frage dich aber nicht, meine schöne Bessie. Pardon, euer Gnaden, Elisabeth, wollte ich sagen. Was ist denn das? Gott schütze mich. Bereitet dein Vater vor der Freitreppe vor, als ob sämtliche Polizeispitzel Sir Walsinghams ihm auf den Fersen seien. Hat er seine Steuer nicht bezahlt? Nun, vielleicht kommt er auf den höflichen Einfall, seine Tochter besuchen zu wollen. Und deshalb reitet der Mann sein Pferd halb zu Schanden, ist über und über mit Schaum bedeckt. Nun, da ist er ja. Herzlich willkommen, Schwiegervater. Guten Tag, Kinder. Verzeih, Elisabeth. Alles private nachher. Eine wichtige Nachricht für dich, Francis. Die Königin hat Maria Stuart endlich hinrichten lassen. Wie? Wahrhaftig? Ich hätte nicht gedacht, dass sie es doch noch wagt. Nun, jetzt ist es soweit. Sie ist hin. Das papistische Frauenzimmer. Die haben ihr ihren hübschen Kopf abgeschlagen. Der brütet keine Verschwörung mehr aus. Nun, das wird Krieg geben. Philipp von Spanien wird diese schöne Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Das ist der Punkt, Francis. Seit 2 Jahren wartet er darauf. Infolge seiner Abstammung von Edward III. Ist er nach Maria Stuarts Tod der nächste katholische Anwärter auf Englands Thron. Der spanische Gesandte hat schon bei der Königin interveniert. Der Krieg ist sicher. Du weißt, dass die spanische Flotte in Cádiz ankert. Sie ist noch nicht kampfbereit, aber das ist eine Frage von Tagen. Und unsere Flotte ist noch nicht groß genug. Das weiß keiner besser als du. Wenn Philipp uns jetzt angreift, ist England verloren. Dem muss man zuvorkommen. Eben das meint Ihre Majestät. Hier, Francis, hier ist deine Order. In Plymouth liegen 17 schwere Kriegsschiffe. Sie sind auslaufbereit. Du kannst morgen in See sein. Was? Ich? Wer sonst, Francis? Bist du Englands bester Seemann oder nicht? Die Königin hat deutlich gesagt, grüßt mir meinen teuren und tapferen Sir Francis und sagt ihm, die Spanier dürfen dieses Jahr nicht auslaufen. Gut. Sagt der Königin, lieber Schwiegervater, die spanische Flotte wird nicht auslaufen, so wahr mein Name Sir Francis Drake ist. Und sagt der Königin, Schwiegervater, wir werden dem König Philipp ein wenig seinen Bart sengen. Gott segne die Königin. Gott segne die Königin. Recht so, wie es jetzt geht. Wir kommen schnell heran, Sir Francis. Wenn es schon heller wäre, hätten wir Cádiz schon über der Kim. Ja, die Morgendämmerung kommt schnell hier unten. Wir werden gleich Sicht haben. Kapitäne wissen alle Bescheid. Wir laufen ohne jede Verzögerung mit vollem Zeug in den Hafen von Cádiz ein. Sind die Brander bereit? Gewiss, Sir Francis. Der kommandierende Offizier der Brander hat schon Voraussignal gemacht. Die Schiffe sind bis oben hin mit Werk und Stroh vollgestopft und alles mit Teer getränkt. Die Pötte werden brennen wie Zunder. Ah, seht ihr, Sir Francis? Die Morgennebel gehen hoch. Da vor uns liegt Cádiz. Gib mir das Glas. Richtig, Mitchell. Und da liegt die spanische Flotte vor Anker. Seht ihr? Die Hälfte ist noch ungetakelt. Wollen wir wetten, dass außer den Wachen keine Seele an Bord ist? Teufel, ist das ein Bild. Eine schöne große Galeone an der anderen und keine einsatzbereit. Aber die Galeeren dort, die scheinen kampfbereit zu sein, Sir. Natürlich, aber was kümmern mich Galeeren? Kein Problem, Mann, die segeln wir zusammen wie Nussschalen. Mitchell, Signal an Flotte machen, Klarschiff zum Gefecht. Flotte in befohlener Ordnung in Kiellinie folgen, an festgelegten Punkt Steuerbord halsen und im Vorbeilaufen Breitseiten in die spanischen Schiffe. Kommandanten, freie Zielwahl. So. Und nun Signal am Brander. Mit vollen stehendem Gut vorauslaufen. Erst kurz vor den Spaniern zünden, dann Steuer belegen und über Bord gehen. Kommandos klar? Klar, Sir. Werden schon gemacht. Da. Seht, Mitchell. Die Galeeren machen klar. Aber es ist zu spät. Ja, Sir Francis. Die können die Brander nicht mehr aufhalten. Da, Sir. Die ersten Brander sind schon heran. Jetzt schlagen die ersten Stichflammen heraus. Gut. Gerade richtig. Da. Der erste Brander läuft stur in die erste Galeone links hinein. Und noch kein einziger Kanonenschuss, Sir. Die Dagos sind total überrumpelt. Ja, läuft alles ganz prächtig. Da, die ersten Flammen schlagen aus der großen Galeone. Und aus der nächsten. Gut, die Brander. Der Kommandant macht seine Sache gut. Wir kommen bald auf Schussentfernung, Karan, Sir. In Ordnung. Ihr Kommando, Mitchell. An die Brassen! Rudergänger fertig zum Abfallen nach Steuerbord! Jetzt! Ruder rum! Achtung! Schiff kommt gerade herum, Sir. Gut so, Mitchell. Da drüben brennt schon ein Schiff nach dem anderen. Wir kommen auf Feuerhöhe. Noch ein bisschen näher ran, Mann. 2 Strich Backbord. Gut. Recht so, wie es jetzt geht. Feuer frei, Mitchell. Ei, ei, Sir. Backbord-Batterie. Breitseite. Feuer! Das hat gesessen, Sir. Wir müssen die Pulverkammer erwischt haben. Der Pott fliegt in die Luft wie ein Feuerwerk. Backbord-Batterie! Zielwechsel! Die große Galeone links voraus! Galeeren greifen an, Sir Francis. Macht nichts. Seht ihr, wie Sir Henry Palmer sie unter Feuer nimmt? Seht ihr? Die erste sinkt wie ein Stein. Er hat sie unter der Wasserlinie erwischt. Die Flotte ist dran, Sir. Ein Schiff nach dem anderen feiert Breitseiten. Und die Hälfte der Nagus brennt schon von den Brandern. Beim heiligen Neptun, Sir. Ist das ein Anblick? Ich habe der Königin versprochen, ich werde König Philipp ein wenig seinen Bart senken. Er senkt nicht, Mitchell. Er brennt. Der Überfall auf Cadiz ist ein Riesenerfolg. Die spanische Flotte ist auf lange Sicht kampfunfähig. Die Lager der Flotte in Cadiz werden von Drake geplündert. Er legt die ganze Küstenschifffahrt lahm und macht riesige Beute. Beim Heimfahren läuft ihm noch ein Schatzschiff der Spanier in die Hände und er kehrt im Triumph nach England zurück. Er ist wieder einmal der Held der Nation. Für dieses Jahr ist England vor jedem Angriff sicher. König Philipps Zorn kennt keine Grenzen. Jetzt will er ein Ende machen mit diesem Piratenvolk. Der Aufbau der neuen Armada wird mit Hochdruck betrieben. Und im nächsten Jahr, im Juli 1588, sticht die größte Flotte, die die Welt je gesehen hat, in See. 130 große Schiffe mit 30.000 Mann Besatzung. Sie hat den Befehl, die englische Flotte niederzukämpfen, bei Calais den Herzog von Parma mit 36.000 Soldaten an Bord zu nehmen und England zu erobern. Dem hat England nicht die Hälfte entgegenzustellen. Die englischen Kapitäne sind im Vergleich zu den schlachtgewohnten Kommandanten der Spanier Amateure, Freibeuter, die noch nie eine große Seeschlacht geschlagen haben. Doch die schlanken Schiffe, die John Hawkins gebaut hat, sind gegenüber den schwimmenden Festungen der Spanier viel kleiner, aber unglaublich wendig und schnell. So naht der Zeitpunkt ihrer Bewährung mit Riesenschritten heran. Majestät, die Befehlshaber der Flotte sind im Audienzsaal versammelt. Wollen Majestät geruhen? Ich komme, Milord Burley. Ach, meine Freunde. Burley, Walsingham, mir ist schwer ums Herz. Ich muss meine Schiffe, meine Männer gegen die Armada schicken. Gegen die gewaltigen, schlachtgewohnten Galeonen Philipps, die die Welt erobert haben. Mir ist schwer ums Herz, meine Minister. Majestät, ihr habt keine Wahl. Wir müssen uns wehren. Und bei Gott, vergesst nicht, dass eure Kommandanten da drüben alles Männer sind, die für euch in die Hölle segeln würden, um dem Teufel den Schwanz abzuschneiden. Ich weiß, Walsingham. Aber war es richtig, Lord Howard of Effingham den Oberbefehl zu geben? Ich weiß, Lord Burley. Er ist der erbliche Großadmiral der Krone. Aber Himmel, ich wollte, Drake hätte das Kommando. Unmöglich, Majestät. Drake ist ein hervorragender Befehlshaber, aber wir haben es mit der ganzen königlichen Flotte zu tun. Eure Kommandanten sind fast alle von erlesenem Adel. Es hat schon böses Blut gemacht, dass ihr einen Parvenu wie Drake zum Vizeadmiral gemacht habt. Nun, Majestät, können beruhigt sein. Howard ist ein vernünftiger Mann und weiß, was er an Drake hat. Er hat mir versichert, er würde keine Entscheidung ohne ihn treffen. Nun, das beruhigt mich. Also kommt ihr, Herr. Lasst uns die Kommandanten begrüßen. Edle Herren und Lords, Ihre Majestät die Königin. Ihr edlen Herren, meine Kommandanten, die Stunde der Bewährung ist gekommen. Die spanische Armada nähert sich mit großer Macht unserer Insel, über die wir durch die Gnade Gottes regieren und deren einziger Schutz unsere Flotte ist. Nicht allein die Schiffe, nein, in erster Linie die kühnen Herzen der Männer, die sie in die Schlacht führen. Auf euch vertrauen wir. Euren Händen übergeben wir das Schicksal Englands, dieses Kleinods in die Silbersee gefasst, wie unser großer Dichter sagt. Wenn ich umherschaue in eurem Kreis, ihr Herrn, dann schwindet die Furcht, die eine schwache Frau, auch wenn sie Königin ist, bei dem Worte Krieg empfindet. Ihr habt in der halben Welt die Flagge St. George's in Ehren zum Siege geführt. Ihr, Sir Walter Raleigh, ihr, Sir Martin Frobisher, Namen, die in der Geschichte Englands für immer ihren Platz haben werden. Wen soll ich nennen unter den vielen, ohne die anderen zurückzusetzen? Darf ich euch unerwähnt lassen, Sir William Borough? Euch, Sir Henry Palmer? Nie haben tapferere Männer die Flagge Englands am Maste geführt. Ihr alle, einer ist so würdig erwähnt zu werden wie der andere. Lasst mich enden. Nur so viel. Den Oberbefehl führt der Großadmiral des Reiches, seine Gnaden Lord Howard of Effingham. Und wir haben ihm als Vizeadmiral zur Seite gestellt unseren verdienten Sir Francis Drake, dessen Taten in ganz England die Bewunderung der Nation erregt haben. Euch, edle Herren und Lords, euch allen vertrauen wir unser England an. Gott schütze euch. Gott schütze England. Gentlemen, Gott segne die Königin. Gott segne die Königin. Am 19. Juli 1588 läuft eine Pinasse unter vollen Segeln in Plymouth ein und bringt die Nachricht, dass die Armada in den Kanal eingefahren sei. Lord Howard und Drake gehen sofort mit ihren Schiffen in See. Es gelingt ihnen, gegenüber den Spaniern die Luftposition zu ersegeln, ein hervorragendes Stück Drake'scher Seemannskunst. Windwärts vom Feind zu stehen, das heißt für den Seemann, alle Vorteile auf seiner Seite zu haben. Der Wind kommt stetig aus Südwesten. Und nun bringt die Luftposition den Engländern den Vorteil, frei beweglich mit ihren kleineren Schiffen anzugreifen oder sich zurückzuziehen, wie sie es gerade für taktisch richtig halten. Dennoch geht es nicht vorwärts. Die Engländer umkreisen die spanische Flotte wie die flinken Jagdterrier den gestellten Bären, aber ihre Kanonen durchschlagen die schweren Schiffskörper der Spanier nur, wenn sie so dicht herangehen, dass sie sich den massierten spanischen Breitseiten aussetzen. Die Armada zieht majestätisch und langsam in streng geschlossener Formation in Richtung Calais, um die Armee des Herzogs von Parma aufzunehmen, ständig bedrängt und angegriffen von den schnellen englischen Schiffen, die nicht in diese Mauer von gewaltigen Schiffsrümpfen, die mit Kanonen gespickt sind, eindringen können. Die Waage des Erfolges bleibt im Gleichgewicht. Keiner hat dem anderen größeren Schaden zugefügt. Die Armada erreicht Calais, aber sie hat nichts gewonnen. Sie kann die Armee Parmas nicht an Bord nehmen, da die Küste durch die leichten Schnellsegler der holländischen Seegeusen, der fanatischsten Feinde Spaniens, total blockiert wird. Buenas tardes, Don Enrique. Ist der Admiral in seiner Kajüte? Buenas tardes, Don Diego. Nein. Seine Gnaden, der Herzog von Medina Sidonia, ist auf dem Achterdeck. Wenn ihr die Güte habt, mir zu folgen, Kommandante. Hier hinauf, bitte. Exzellenz, Don Diego Flores de Valdes. Lass ihn hertreten, Don Enrique, ich bitte darum. Seid willkommen, Don Diego. Nun, hier sind wir. Was ist eure Meinung? Sprecht, ihr seid der erfahrenste Seemann, den Spanien hat. Nun, Exzellenz, frei heraus. Ich wollte, wir wären 1000 Seemeilen von hier. Unsere Lage ist denkbar ungünstig. Wir haben nur 8 Schiffe verloren auf der ganzen Fahrt und kein einziges durch die Engländer. Nur durch Sturm und Havarie. Bedenkt das, Don Diego. Ich bedenke es, eure herzogliche Gnaden. Aber die Engländer haben noch nicht ein einziges Schiff verloren, obwohl sie wie die Wespen unter unseren Kanonen herumschwärmen. Weil sie sich nicht an uns heranwagen. Na, wozu sollen sie? Sie haben uns ausmanövriert und uns die Luftseite abgenommen. Das ist so gut wie eine halb gewonnene Schlacht. Ihr übertreibt, mein Freund. Den Engländern ist es nicht gelungen, ein einziges Mal in unsere Formation einzubrechen. Die Armada ist wie eine uneinnehmbare Festung. Ist das kein Erfolg? Es wäre ein Erfolg, wenn wir auf hoher See wären. Wir könnten sie angreifen. Unsere Feuerkraft ist viel stärker, aber wir kommen nicht dazu, sie auszunutzen. Diese verdammte Meerenge ist wie eine Mausefalle. Und jetzt sind wir noch dicht unter Land vor Anker gegangen. Viel zu dicht für die Größe unserer Schiffe, Exzellenz. Nombre de Dios. Ihr habt an allem etwas auszusetzen, Don Diego. Wir müssen hier sein, weil wir den Herzog von Parma mit seinen 36.000 Mann an Bord nehmen müssen. Habt ihr das vergessen? Befehl des Königs. Richtig, Exzellenz. Aber so bekommen wir ihn nie an Bord mit seinen 36.000 Mann. Seht ihr nicht, dass diese verdammten holländischen Rebellen mit ihren flachgehenden Küstenschiffen jede Verbindung mit Parma verhindern? Der Herzog von Alba hätte uns dieses Ungeziefer vom Hals halten sollen. Warum segeln wir diese Nussschalen nicht in Grund und Boden? Bei dem Tiefgang unserer Schiffe? Wollen wir auf Grund laufen? Wir sind in der Rolle eines Walfisches, der zu dicht unter Land gegangen ist und der sich nicht mehr bewegen kann. Und um uns herum manövriert seeseits die ganze englische Flotte. Und sie hat den Vorteil, am Wind zu segeln. Unsere Munition nimmt ab, während die Engländer ihre Vorräte ständig erneuern können. Ihre Häfen sind ja nur einen Katzensprung entfernt. Gut. Was ratet ihr, Don Diego? Es gibt nur eins, eure herzogliche Gnaden. Lasst Anker aufgehen. Gut. Segeln wir die englischen Nussschalen in den Grund. Verzeiht, Exzellenz, davon kann keine Rede sein. Wir müssen gegen den Wind hinaus zu kreuzen versuchen und das mit unseren schweren Galeonen. Das bedeutet die Auflösung jeder Formation. Die Engländer können zwischen uns herum manövrieren, wie sie wollen. Wir werden entsetzliche Verluste haben. Es geht nicht, Doktor. Es geht nicht. Der König hat befohlen, hier die Truppen des Herzogs von Parma aufzunehmen. Zum Teufel mit dem Herzog von Parma, mitsamt seinen 36.000 Mann. Don Diego, beherrscht euch. Ihr werdet bald noch den König zum Teufel wünschen. Weiß Gott, ich hätte nicht übel Lust dazu. Madre de Dios, was bedeutet dieser Lärm? Meldung von den Galeonen seewärts, herzogliche Gnaden. Die Engländer lassen mit dem Wind Brande auf uns zulaufen. Große Schiffe, die lichterloh brennen. Verdammt, das hat der Teufel diesen Ketzern eingegeben. Man muss die Brande vernichten, versenken. Zu spät, sie kommen zu schnell mit dem Wind. Santa Madonna de Veracruz, was sollen wir tun? Signal an die gesamte Flotte. Anker auf und nach Norden durchbrechen. Freies Kreuzmanöver für jeden Kommandanten. Jetzt haben die Engländer, was sie wollen. Wir haben keine geschlossene Formation mehr. Jetzt können sie einzeln Jagd auf uns machen. Welche Befehle, Don Diego, welche Befehle? Kurs, Marschordnung. Befehle? Es gibt keine mehr. Durch den Kanal können wir nicht zurückkreuzen. Wir wären alle verloren. Jeder Kapitän soll versuchen, auf eigene Faust nördlich um England herumzukommen und den offenen Atlantik zu erreichen. Das ist alles, was wir tun können. Und schnell. Unsere ersten Schiffe stehen schon in Flammen. Ihr habt gehört, Don Enrique. Signal an alle wie befohlen. Oh mein Gott. Wie schlecht erfüllt ein Admiral deine Befehle, mein König. Da, sieh, John Hawkins, der geht in Flammen auf. Ich zähle schon nicht mehr, der wievielte es ist. Sieh da, Francis, Backbord verhaust die große Galeone. Lass sie, John, sie ist keine Breitseite mehr wert. Sie sinkt ihrer Mannschaft unter den Füßen weg. Aber die da, Steuerbord vorab, Sie wechselt Kurs. Du, die kann keinen Kurs mehr halten. Wir hängen ihre Arme kreuz und quer herum und ihr Fockmast ist nur noch ein Stummel. Aber wahrhaftig, sie feuert noch. Na gut, wie sie will, geben wir den Dons den Rest. Rudergänger, leicht nach Backbord abfallen. Steuerbordbatterie klar zum Feuern. Jetzt rum nach Backbord, damit wir sie vor die Breitseite bekommen. Achtung! Ray! Batterie! Feuer! Das hat gesessen. Na, da sehen, Francis, die Art Royal macht Signale. Was will Lord Howard? Zum Teufel mit Howard! Steuerbordbatterie! Breitseite! Feuer! Signal vom Flaggschiff, Sir Francis. Verfolgung einstellen, vom Feind lösen, Kurs auf Heimathilfe. Verdammt, ist der verrückt? Nein, nein. Das ist schon ganz richtig. Howard ist ein vernünftiger Mann. Wir sind auf der Höhe von Barrack und unsere Munition und Verpflegung ist fast am Ende. Wir müssen zurück. Wir haben erreicht, was wir wollen. Die Armada ist zersprengt. Die meisten Schiffe sind leck oder kaum noch manövrierfähig und sie haben die Hälfte ihrer Besatzungen verloren. Denen gibt das Meer den Rest. Das Schiff, das es schafft, um Schottland und Irland herum den Atlantik zu erreichen, das ist in diesem Zustand dem Meer nicht mehr gewachsen. Es werden nicht mehr viele in Spanien ankommen, John Hawkins. Du hast recht, Francis. Unnötig noch unsere Schiffe aufs Spiel zu setzen. Und wir haben kaum ein Schiff verloren. Der Herr hat seine Hand sichtbar über England gehalten, Francis. Ich bin ein schlechter Kirchgänger, John. Aber in diesem Falle kann ich wahrhaftig nur Amen sagen. Alle Mann auf Manövrierstationen! An die Brassen! Erster Offizier bringt das Schiff auf Gegenkurs. Der Krieg ist aus, Leute. Es geht nach Hause. Nach Plymouth. Die Schlacht ist zu Ende. Die Armada praktisch vernichtet. Ein großer Teil ihrer Schiffe, der den englischen Kanonen und Brandern entgangen ist, segelt unter furchtbaren Beschwerden um Schottland und Irland herum, geht in den Stürmen des Atlantik zugrunde. Und nur wenige Schiffe der stolzen Flotte, die ausgezogen ist, England zu erobern, erreichen ihre spanischen Heimathäfen. Wenn auch Lord Howard of Effington offiziell das Kommando geführt hat, so weiß doch jedermann, dass dieser Sieg nur der genialen Strategie von Francis Drake zu verdanken ist. Seine Navigationskunst hat den Spaniern die Windseite abgenommen. Er hat mit seinem Geschwader die Schiffe der Armada auf die tödlichen Untiefen und Riffe von Owers abgedrängt. Er hat die Brande eingesetzt, die die Armada in die selbstmörderische Auflösung ihrer Formation gebracht haben. Er ist wieder einmal der Held der Nation. Er wird zu der Legende, die bis heute fortlebt. Die Legende von dem wagemutigen Freibeuter, der der Macht Spaniens Trotz geboten und das stolze Banner St. George's siegreich um die Welt getragen hat. Die Legende von Francis Drake, dem Piraten der Königin.